Am 28. Juli richteten die Teilnehmer des ugandischen Nationalen Sozialideologie-Seminars für die Einheit und Entwicklung von Afrika an den Staatsführer Kim Jong-un einen Brief. Darin hieß es: Durch die heutigen wundervollen Ereignisse in Korea haben die Teilnehmer erlebt, dass Herr Kim Il-sung, Gründer und ewiger Präsident der Demokratischen Volksrepublik Korea, und Herr Führer Kim Jong-il das feste Fundament für den Aufbau eines starken Landes geschaffen und die unvergänglichen Verdienste um dessen Verwirklichung geleistet haben. Marschall Kim Jong-un hat auf der politischen Arena der Welt die strategische Stellung von Korea weiter gefestigt und die Macht von Sozialkorea demonstriert. Die gegenwärtige Lage, in der sich der Gegensatz und Widerspruch wegen der Machenschaften der Großmächte für die Erweiterung ihrer Einflüsse und Vormachtstellung vielerorts auf der Erde verschärfen, forderte es, für die Souveränität einzutreten. Die Teilnehmer des Seminars werden im Kampf für den Aufbau des souveränen, einheitlichen und gedeihenden Afrika ihre Pflicht erfüllen und das Studium und die Verbreitung des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus weiter vertiefen. Die gerechte Sache von Korea und der Kampf der revolutionären Völker der Welt unter dem Banner der Sozialideologie werden sicher den Sieg erzielen.